hören Sie jetzt im Schneckenradio. Anmerkungen zum Weltgeschehen. Willkommen zum 8. Zum 8. Podcast von Anmerkungen zum Weltgeschehen. Unserer kleinen Podcast-Reihe zwischen Düsseldorf und der Ukraine. Heute ganz speziell am Tag vor der Ausreise von Tatjana. 20 Jahre nach der Einreise gibt es jetzt die große Ausreise. USA! In die Staaten. Genau. Morgen fliege ich in die USA. Und das haben wir zum Anlass genommen, uns wieder auf unsere übliche Bank in Düsseldorf, der Innenstadt, zu setzen und über Leute zu lästern. Stimmt ja gar nicht. Wir sitzen das erste Mal auf dieser Bank. Okay, siehst du, dass wir auf der Bank hier drüben. Ja. Ja, aber wir sind am Rhein mal wieder. Und es ist sonnig, aber es ist arschkalt. Das ist genau vor einer Woche. Es geht, weil es sonnig ist. Sonst wäre es noch kälter. Aber vor einer Woche saßen wir hier in kurzen Hosen. Ich saß hier in kurzen Hosen. Ich weiß nicht, was ich da hatte. Und heute ist das schon so, dass wir beide ich zumindest in einer dicken Jacke sitze. Ja, ich nicht. Ich bin nicht so feige. Aber ich habe Hemd und T-Shirt an. Das ist für mich schon mal... Und eine Jacke drüber. Und wir haben keinen Windschutz. Also gerade hat es wahrscheinlich wieder gerauscht. Weil der Wind doch da ist. Den kann man nicht verleugnen. Kalter Wind ist da. Ja, kalter Wind ist da. Es ist Sonntag, 1:30. Wir waren gerade beim Omachen, haben bei Kuchen Omachen gegessen. Bei Omachen gab es Kuchen, genau. Und Omachen hat wieder angefangen, über Studium zu reden. Ja, sie studiert wieder. Genau. 90. Semester. Ja. Politologie. Und Besserwisserei. Und Kindererziehung. Und Kindererziehung, ganz wichtig. Mal Kindererziehung. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht, ne? Hier am Rhein sitzen. Wie? Letzte Woche erst. Ja, irgendwo schon, aber irgendwie kommt mir das so vor, als ob wir das Joggen haben wir ja quasi eingestellt und irgendwie unsere Ausflüge. Wir waren letztes Jahr aktiver, kann das irgendwie sein? Letztes Jahr hat man viel mehr Zeit gehabt, kann du das sein? Du hast mehr Zeit, ja. Ja, aber wir haben ja auch am Wochenende diese Unternehmung gemacht. Wochenende waren wir viel unterwegs. Also dieses Jahr. Wir waren immer irgendwie... In Bocholt. Das stimmt nicht. Wir sind relativ selten in Bocholt. Wo waren wir denn? Entweder bei deinen Eltern. Wir waren ganz lange nicht mehr bei meinen Eltern. Ich weiß nicht, warum wir nicht... Obwohl, wir sind doch schon viel gelaufen. Was hast du denn? Was hast du denn? Letztes Jahr haben wir viel mehr gemacht. Wir haben diese denkwürdige Tour zum Flohmarkt gemacht, den wir überhaupt nicht gefunden haben. Den gab es gar nicht. Den gab es gar nicht. Also den haben wir gemacht und sind hinten auf dem Messelände irgendwie gestrandet. Gelände. Ja, es gibt ja unterschiedliche Messeplätze. Ja, die ist ja ganz groß. Ja, und da sind wir irgendwie... Ganz falsch gelandet. Auf dem Messegelände 12 oder auf dem Parkplatz 12, irgend sowas gelandet. Da war niemand außer uns. Beziehungsweise irgendwelche anderen Leute waren schon irgendwie da, also irgendwelche Autos waren da, aber... Ja, Vorbereitung für die weitere Messe. Ja, für irgendwelche Messen. Und wir waren einmal im Landtag. Ja, war das nicht dieses Jahr? Nein, das war letztes Jahr, im Herbst. Ja, siehst du mal, was wir jetzt gemacht haben. Wir waren dieses Jahr nicht im Landtag. Sollen wir aber da es hin? War auch so langweilig, wir wollten auch nicht nochmal hin. Ich meine, wir können jetzt da hin, es ist ja nicht so weit weg. Wir können auch in den Hafen, wenn du warst. Wir können ins Kino gehen heute. Du weißt doch gar nicht, was für ein Film läuft. Ich weiß, es läuft ein Film in einem Savoy, der heißt The Guard. Ein Irre rastet aus. Das hast du auch schon zu Hause. Ach ja. Wen? Dich selber. Ich bin doch keine Irin. Ach, ein Irre rastet aus. Ja, ich ein Irrer. Ach so. Aber danke, dass du mich als Irren bezeichnest. Ja, gerne. Ach ja. Der läuft aber um 21 Uhr, ist ein bisschen spät. Da ich ja morgen schon um 7 Uhr am Flughafen sein wollte, Morgen ist die große Abfahrt geplant. Schon ein bisschen traurig deswegen, oder? Du. Du. Traurig? Dass ich jetzt 18 Tage nicht da bin? Ja. Gut. Strohwitwer, ne? Machst du Quatsch? Natürlich mache ich Quatsch. Du machst auch mit mir zusammen Quatsch, also. Ja. Wenn du nicht da bist, bist du selber schuld. Ja, aber du mich halt woanders, mach mal anders Quatsch. Ja, wolltest du wieder Matlock gucken? Nee, glaube dieses Jahr fahre ich nicht hin, aber ich fahre in Disneyland. Alleine mit deiner Mutter? Meine Mutter, ja. Du hast Spaß mit deiner Mutter im Disneyland. Wieso? Ich kann doch mit der Achterbahn fahren, alleine. Ich bin wohl alt genug. Wenn das keinen Spaß macht, dann weiß ich es auch nicht. Mal eine Achterbahn fahren. Ja. Ich bin dann das traurige Kind, der in der Achterbahn alleine sitzt und rundum Runde fährt. Ganz traurig reinguckt. Die kleine Dartin möchte aus der Achterbahn abgeholt werden. Nein, niemand fährt mit ihr. Letztes Jahr habe ich ja auch. Also meine Mutter fährt ja auch ganz gerne Achterbahn. Ach was? Ja. Die ist nicht so feige wie du. Du knimmelst jetzt schon wieder genauso wie im letzten Jahr an deiner Verpackung rum. Im letzten Woche an deiner Verpackung rum. Ich mach das immer so. Ja, wir haben das genau auf Video, auch auf Podcast-Gerät auch aufgenommen. Jetzt hat Ghana Papier zerreißt. Das ist ein sehr schönes Geräusch. Und so eine Arbeit, das rauszufiltern. Das hast du gemacht. Kommen heute wieder so lärmende Geräusche von irgendwelchen Leuten, kommt ein die. Auto. Oh, echt? Ja. Ah, die Müller vorkommt. Ja, aber hey, die. Die bleiben eigentlich eine halbe Stunde, die fahren gleich nur wieder vorbei. Wir haben gestern was gebraucht, ein Auto hat gebrannt. In Düsseldorf? Ja. Wir sind gestern. Das war bestimmt ein Berliner, der irgendwie so gesagt hat, warum soll nur in Berlin so eine scheiße Stadt finden, sind wir doch mal in Düsseldorf ein Auto an. War schon komisch. Also wir sind gestern Abend vom Bocholt nach Hause gefahren, relativ spät. Ja. Wir sind an die Straßenbahn also vom Bahnhof zu mir nach Hause gefahren und das ist eine relativ enge Straße, die da lang fährt, also einspurig in eine Seite kann die Bahn fahren und in die andere Seite, also das heißt, wenn da irgendwie größeres Auto steht, ist die ganze Straße blockiert und da war der Super-GAU ausgebrochen, da war ein Feuerwehreinsatz und die Straße war von beiden Seiten gesperrt. Und dann, weil die Feuerwehr da stand. Genau, weil die Feuerwehr da stand. Und als wir und schon reingefahren, genau, die Polizei. Und als wir schon reingefahren sind, habe ich gesehen, dass da so ein Auto qualmt. Da dachte ich mir, ach du Scheiße, das wird jetzt nichts mit fahren. Und so war es auch. Relativ kurz. Also es war auch ein relativ moderner Audi, glaube ich, war es. Ja, ein großes Auto, also so eine Familienkutsche war das. Von der ich mir jetzt. Das würde mich jetzt wundern, wenn so ein Ding sich automatisch entfacht. Ja, war schon komisch. Machen die neuen Autos, glaube ich, nicht. Ich weiß es aber auch nicht, weil ich von Autos herzlich wenig Ahnung habe. Sah aber schon komisch aus. Es hat mir ja gequalmt wie sonst was. Also, es ist ja gestunken. Ja gut, ich meine, irgendwelche. Jetzt kommt die Müllabfuhr. Grüße an die Düsseldorfer Müllabfuhr. Schlüssel vergessen. Das ist toll, diese moralischen Aufkleber da oder die Plakate, ja, ja, die hier rumfahren. Hast du den Schlüssel vergessen oder geklaut? Was ich ganz gut fand, war vor ein paar Jahren, wir haben immer diesen Dreckwegtag, ne, in Düsseldorf. Aha. Und vor ein paar Jahren war es am 8. März. Was ist am 8. März? Der Frauenwelttag. Und da war Frauenwelttag war Wegdrecktag. Sehr schön. Ja, kann man so interpretieren, wie man möchte, aber ich fand schon sehr bewegend. Ja. Unsere Zeit ist ja eher heute geprägt davon, Massenproteste, also Occupy Wall Street. Ja, in Amerika geht's ja los. Ja, ja. Wenn du weg bist, geht's hier los. Meinst du? An Ralfs Geburtstag soll es losgehen. Oh. Ja. Oh mein Gott, mein Arbeitgeber. Ich komme zurück, ich bin arbeitslos. Obwohl, wir sind ja eigentlich eher so unscheinbar. Ja, aber ihr seid ja Heuschrecke. Wir sind böse, ja. Wir sind die Bösen. Ja. Das weiß aber keiner, glaube ich, so richtig. Nein. Unser Podcast muss einfach noch berühmter werden. Nein. Damit jeder weiß, dass die große Düsseldorfer Bank Kohlen und Reibach die größten Arschlöcher sind, die es so gibt. Von der Welt. Ja. Ich glaube, es gibt diese für Düsseldorfer Bank. Doch, es gibt ganz viele. Es gibt Sparkasse, es gibt Volksbank. Und Raiffeisenbank? Ja. Die berühmt sind. Alles. Die berühmt sind für ihre Heuschreckigkeit. An dieser einen Ecke, da gibt es auch so eine komische, nur für Neureiche, wo wir immer beim Rhein da hinten rüber gehen. Ach so, die UBS. Weiß ich nicht. Da gibt es so diese Bärenbank, ne? Gibt es ja auch noch. Es gibt die Horst McKinsey Bank. Und die Ole McKinsey Bank. Die sich spinnefeind sind. Oh, zum Ralf Geburtstag soll es hier losgehen, aber hier macht keiner was. Wo willst du das wissen? Du bist doch endlich weg. Oh, bitte? Außerdem wird es wahrscheinlich dann in Frankfurt eher so sein. Warum? In Frankfurt ist doch die Bankenbank. In Berlin wird es doch irgendwo was sein. In Berlin? In Berlin gibt es sogar keine Banken vernünftig. Ja, und Bank. Hauptsache Brot ist dir scheißegal. Dann kacken die halt sonst wieder im Vorgarten. Ja, in Los Angeles ist ja auch ganz viele Proteste. Ich kann mich hier dazustellen. Und dann, das sieht auch lustig aus, ne? Das sieht so aus, als ob da irgendwie so zwei Flugzeuge. Ach, scheiße, da kommt jemand. Verrissen werden, die komischen Streifen da oben. Wir sind nämlich gerade hier in der Flugeinschleise irgendwie. Und man kann ja. Einschleise. Flugeinschleise? Was ist los? Was will die Frau? Ja, man kann auch Spuren vom Flugzeug im Himmel sehen, da sind zwei gekreuzt. Ja. Und da hinten lassen Leute Drachen steigern. Das ostdeutsche Metaphorium für Ficken. Drachen steigen? Ja. Warum das denn? Das sind doch nur ein Hit von den Pudis. Oh, ho, ho, und wir lassen einen Drachen steigen. Was? Das ist eine Metaphorie fürs Ficken. Das war, ja. Durfte damals ja in der Kunst nicht gesagt worden werden. Das war auch total falsch gerade, aber es war ungefähr so. Wir verlinken unten das richtige Lied von den Pudis. Was ich sagen wollte, ich stimme nicht mehr davor. Ich darf ja einfach reinfahren, nach Los Angeles fahren. Also ich darf mit dem Zug reinfahren, dann werde ich abgeholt und man fährt mit mir hoch. Dann habe ich mir den Zug reingesetzt, wieder vom Zug abgeholt. So. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie ich in diesen paar Stunden, in denen ich aus Los Angeles bin, aus dem Ausreise und mich den Protesten dieses Occupied Wall Street irgendwie mich dazustelle. Topless am besten, damit ich direkt in Nachrichten bin. Und dann, 8 Uhr Nachrichten. Auch mit Topless bist du nicht in den Nachrichten. Verdammt. Und dann, Nachrichten, 20 Uhr. Eine Deutsche. Ja, hättest du aber gerne, das macht aber keine Sau. Macht wirklich keine Sau. Dann bin ich aber ziemlich schnell mein Job, glaube ich, los. Man kommt vielleicht in den Nachrichten, wenn man als Deutsche versucht, eine Vergewaltigungsklage noch gegen Steve Jobs irgendwie so durchzusetzen. Oh ja, das wäre toll. Weil mit Steve war der Jobs, nicht schwul? Der war verheiratet, hatte drei Kinder, aber er hat sich sehr spät irgendwie so wollte er es heiraten. Er wollte von seinen Töchtern, glaube ich, auch nichts wissen. Also mit Steve Jobs ist man, glaube ich, sowieso gerade in der Presse. Ja. Ich bin die unheimliche. Da kommt man auch in Deutschland sehr leicht in die Presse. Ich bin die unheimliche Tochter von Steve Jobs. Enter Jobs. Jobs, Wie? Center. Center Jobs. Job Center. Meine Mutter Santa Berger. Santa Berger und Steve Jobs. Job Center. diese Woche habe ich einen neuen Blog gefunden. Beziehungsweise der hat mich verlinkt und deswegen habe ich ihn gefunden. Von der Wirtschaftswoche. Und zwar, Wirtschaftswoche ist scheinbar auch irgendwie in Düsseldorf. Ich weiß ja nie, wo die Zeitungen sind. Und da hat der Autor, Sebastian Mattes heißt er, gesagt, so diese Umwälzungen heute, die wären eigentlich für ihn ein Grund, einen Blog zu machen. Und als Ausgangslage hat er eine Situation in einem Düsseldorfer Café genommen, zutreffend, weil er gesagt hat, das Café, das war jetzt also so ein typisches, also wo man typische Düsseldorfer trifft. Und zwar, es hat einen gewissen Flair, aber es ist nicht cool. Ja, das könnte ziemlich jedes Café in Düsseldorf sein. Hat er auch geschrieben. Wieso viele Cafés in Düsseldorf. Es hat irgendwie so ein bisschen Flair, aber es ist nicht cool. Das ist Düsseldorf, ja. Hat ein bisschen Flair, aber ist nicht cool. Nein. Oh, was ich gestern entdeckt habe, war auch eine ganz tolle Spezies. Die minderjährigen Vorstadttunten. Vorstadttu. Mifo-Stus. Nämlich gestern, bevor wir in die Bahn eingestiegen sind, die blockiert wurde durch den Feuerwehreinsatz, sind wir mit dem Zug gefahren. Und da waren die berühmt-berüchtigten Mifo-Stus drin und haben dann ganz ausführlich... Also zwei Schwule, von denen der eine sehr schwul war, der andere war, ja... Ja. Und die haben dann ganz ausführlich beschrieben... Als waren so die Gespräche, die man nicht hören will. Ne? Also, ja, das, wegen, also die haben sich nicht von minderjährigen Vorstadt-Tussis unterschieden. Nee. Nee, die waren eigentlich genauso. Nur halt in Schul. Und die waren ein bisschen dezenter angezogen. Ja, aber alle schwule Haltung. Also. Und das, also um ein Beispiel zu geben, der eine hat irgendwie so dann gesagt, ja, ich wollte dessen Samstag anrufen, diesen Abend. Ja, da habe ich einen Bullen abgeschleppt und sowas. Und dann hatte ich gerade den Mund voll, konnte nicht rangehen. Ja. Die ganze Bahn geschrieben. Verbreitet. Das ist toll. Und dann ist mein Ex von Sebastian da. Oh Gott. Da geht die Welt unter. Die haben wirklich so geredet. Die haben wirklich so geredet. Auch so laut, dass Leute auf der am Rheinufer Passage sich um... Ja, sollen die. Mir egal, wenn die herkommen, ich kann es mit mir ausdiskutieren. Hab ich kein Problem mit. Die Blätter werden schon braun. Ich meine, wir haben ja auch schon relativ Mitte, nee, Anfang Oktober, aber... Am 9. Oktober. Bald, in 5 Tagen haben wir schon wieder Mitte Oktober. Und dann? Es geht rund hier. Ja, finde ich immer noch unpassend. Also wenn ich jetzt so, es gibt ja schon die ersten Weihnachtsmänner. Es gibt die seit September, Anfang September. Ja, Schokolade hält ja auch, oder was? Weiß ich nicht, aber die gibt schon seit Anfang September. Die ganzen Weihnachtszeug gibt schon seit Anfang September. Also das ist okay, ja. Also kurze Hose, Rock, Strumpfhose und dann oben dick eingepackt. Das ist die neue Mode, oder was? Ja, schon immer so gewesen. Am besten bauchfrei und oben rum so ein dicker Pelzkragen. Ich habe deinen Bütchenreport für heute noch nicht veröffentlicht. Das sollen wir gleich machen. Wobei? Volker Straße klopft dann. Wobei, ich muss sagen, ich muss langsam München suchen und ich muss vielleicht mich mit den Besitzern unterhalten. Welche spannenderen Geschichten so einen Büchchenreport schreiben, weil einfach so beschreiben, was da drin gibt und so. Das heißt, du hast Büchchenreporte für die Zeit, in der du weg bist. Und musst, wenn du wiederkommst, sofort einen Büchchenreport raushauen. Da. Wann kommst du wieder? Am Samstag, den 28. Am 28. sogar schon. Oder ist es ein Sonntag? Nee, ich komme Samstag. Ich weiß, ob das 28. Das oder? Ist ein 28. Bist du also vom 11. bis zum 27. weg? Ja. Das sind ja nur 16 Tage. Das sind ja gut. Ist ja überschaubar. 2 Wochen. Das ist ja nichts. Wird immer weniger hier, ne? Von 3 Wochen runter. Bald bin ich nur 3 Tage weg eigentlich. Lüg dir ruhig was vor. Ist okay. Ja, man muss ja auch die Tage oder seine Freundin planen. Sonst wie was zu tun, oder die Zeit geht weg wie im Fluge. Das Wochenende ist immer so ein bisschen blöd, ne? Weil man so die Wochenende so zu verbracht hat. Jetzt muss man über irgendwelchen Leuten auf den Keks gehen, bei denen man sich 2 Jahre lang nicht gemeldet ja, hat. Ja, jetzt bist du genauso wie Uwe. Schöne Grüße, Uwe, von dir aus. Ja. Jetzt gehörst du auch so, zu den Leuten, die dann sich erst melden, wenn ihr gerade nicht im Land ist. Hallo. Hallo, ich bin noch hier. Was macht ihr so? Gibt's euch noch? Ja, könntest du zu Martin gehen? Ja, genau. Wer hat dich hier noch eingeladen zum Spielen? Nein, nicht uns eingeladen. Ja, nicht mit Tatiana, weil Tatiana sein soll. Tatiana. Ich weiß nicht, wer Tatiana sein soll. Du bist Tatiana, weil du Tati bist und Tatiana. Wir müssen noch unheimlich viel schneiden, glaube ich, heute. Weil wir so viele Pausen dazwischen haben. Wir haben es einfach nichts mehr zu sagen. Nee, irgendwann ist auch alle, oder? Irgendwann ist auch Ende. Wir erleben momentan nicht so viel. Wir waren auch nicht im Kino gewesen oder sowas. Ja, gutes Kino denn schon was erleben? Ja, letztes Mal haben wir einen Podcast über einen Film gemacht, den wir uns angeguckt haben. Captain America. Captain America, jetzt wo du sagst. So schwul ist an vorbeigegangen, dass man nicht mich mal gemerkt hat. Wir können es aber, was wir machen können, wir können es bei Beuten reinsetzen gleich ans Fenster und einfach nur Leute angucken. Ja, podcasten kann man nicht, weil... Oder man muss die Funktion einstellen. Man kann es probieren. Ich weiß nicht, ist ja gar nicht. Wir können nach Hause gehen. Du bist wieder so positiv. Ja, stimmt, wie immer. Also, das ist unglaublich. Wahnsinn. Nach Hause gehen. Aber wir müssen ja auch noch essen, was das Zeug hält. Wir haben ja gestern noch, du hast gestern einen Hackbraten gemacht. Ja. Und das hat viel zu lange gedauert. Es war ein normaler Hackbraten, eine Stunde braucht. Jeder normale Hackbraten, eine Stunde braucht. Wir haben ihn aus dem Ofen genommen und sind gleich weggegangen. Ja. Am Hackbraten allein in der Wohnung gelassen. Man muss sich schon mal gewöhnen, daran allein zu sein. Noch weiter, bis zum ganz Großen dahinter. Der ist aber süß. Was redest du über andere Männer in meiner Gegenwart, ja? Aber wir können uns Backfisch holen, am Fischmarkt. Aber wir haben Abbraten. Ja. Das ist ungünstig. Aber trotzdem. Wir haben es doch. Aber was mit dem Hackbraten? Ich will auch essen. Hackbraten und Fisch? Backfisch? Du kannst auch was morgen mitnehmen in die USA. Ein Hackbraten. Stimmt. Und heute ist der Tag, an dem der Bundestrojaner unheimlich heißt. Ja. Der CCC hat den Bundestrojaner gefunden. Also ein Ausspionierungsprogramm der der Bundesregierung. Mit dem, wenn er erstmal irgendwo drauf ist, so ziemlich alle Kosten. Also der Internet. Der Computer, der sich im Internet befindet, sperrangelweit offen für jedermann quasi ist. Wenn man Windows verwendet, also wenn man Ubuntu verwendet wie unser eins, hat man damit nichts zu tun, aber alle Windows-Rechner sind davon schon mal bedroht. Und das ist heute Aufmacher in der FAZ. Und es wird wahrscheinlich, das ist mein Tipp jetzt mal, der Piratenpartei deutlich Auftrieb noch weiter geben. Weil in den Sachen dann die Piratenpartei der einzige ist, wo man sagt, also die werden zumindest das nicht weiter vorantreiben. Und bei allen anderen Parteien, die thematisch wirklich nicht auf der Höhe sind, muss man ja wirklich sagen, bis zu den Grünen. Wobei die Piratenpartei ihren Auftritt im Fernsehen letztens, ach so. Als sie ihre Abgeordneten da vorgestellt haben, fand ich schon sehr dürftig. Also der Vorsitzende, ich weiß nicht, wie heißt er denn? Der Vorsitzende von denen. Also der wirkte für mich persönlich. Andreas. Kleinspießig, kleinkariert. Achso, das ist Alexander Nerz, glaube ich. Genau. Spießig, kleinkariert. Und ja, aber die sind ja nicht klassisch aufgebaut. Also und wirklich ungebildet. Er war einfach nur ungebildeter Kerl. Ja. Spielt dabei keine Rolle. Weil der war aber auch so unsympathisch. Nicht so wie Joschka Fischer. Man denkt so, ja, okay, der hat was im Leben gemacht. Also kämpft für irgendwas. Aber ja, das hast du bei Fischer am Anfang auch nicht gesagt. Da war das auch nur ein Taxifahrer mit Hauptschulabschluss, wenn er den überhaupt hatte, ich weiß es gar nicht. Aber die Piraten sind ja anders aufgebaut, nicht? Also Information soll wirklich so transparent und flüssig sein. Das also ja, aber wenn er sagt, ich kann diese Frage unter vier Augen beantwortet, aber nicht hier bei der Konferenz. Ja, es geht eben nicht um die Führungsperson. Also irgendwann muss natürlich, wenn sie in Amt und Würden kommen, müssen natürlich Leute dabei sein, die das ausfüllen können, aber... Ja, aber wenn es um die Transparenz geht, warum sagt er dann so... Wenn es um die Frage Euro-Rettungsschirm geht, dann einfach nur, ja, ich möchte jetzt vor der Kamera dazu nichts sagen. Ja, weil es keine offizielle Meinung dazu gibt bei den Piraten. Ja, das kann man so sagen. Das ist schon konsequent. Ja, aber kann man so sagen. Ja, nicht, gut. Und nicht so aggressiv dabei wirken. Ja. Vor ein paar Tagen hätte ich noch gesagt, das wäre eigentlich ein begrenztes Berliner Phänomen. Spätestens würde ich doch schon sagen, das kann schon hohe Wellen schlagen. Also es gibt ja momentan Umfragen, da sind sie immer bei 8-9% tatsächlich, bundesweit. Und natürlich sehen müssen, ob die den Trend halten können. Aber also es sind Umfragen deutlich höher als Linke und FDP. Ja. Fast sogar zusammen. 6 und 3, das ist ungefähr dann Piraten wert. Also FDP ist bei 3%? Die FDP ist gerade bei 3%, ja. Und die Linke sind runter auf 6. Piraten sind so bei 8, 7, 8. Wahrscheinlich sind es Leute, die vorher die Linken gewählt haben. Oder ja, natürlich. Das sind Protestwähler, die sind jetzt bei den Piraten durchaus. Ja. Ja, toll, dankeschön. Ja, wir gehen jetzt weiter. Dies war eine Produktion von Schneckenradio.de.